Die bürgerliche Gesellschaft ist im engeren Sinne die Sphäre des Verkehrs, des Warenaustausches und der Konkurrenz, der Zirkulation und der Klassen. Aus dem von Lenin zitierten Passus von Engels geht hervor, dass die Klassen den Staat aus ihrem Antagonismus vermitteln, der eben der von Kapital und Lohnarbeit ist. Verausgabung der Arbeitskraft ist die Negation des Kapitals, weil sie ein dinglich gebundener, aber an sich nicht dinglicher Gebrauchswert ist, der für das Kapital zur ökonomischen Formbestimmung wirkt. Der Überbau, die Klassenstruktur werden notwendig, um die Abstraktion von den Gebrauchswerten, auf der der Verwertungsprozess des Kapitals und dessen Akkumulation beruhen, zu vervollkommnen, um diese Abstraktion ideal zu realisieren. Der Antagonismus besteht darin, dass das Kapital sich durch seine Negation reproduzieren muss, die Verausgabung der Arbeitskraft als zur Ware disziplinierten Gebrauchswert in seinen Dienst stellen muss. Die gesellschaftliche Verkehrssphäre, Konkurrenz und freier Markt, Klassen- und Warenaustausch stellten die Verdinglichung der negativen Kraft der Lohnarbeit als realisierte Bewusstlosigkeit aller Beteiligten dar. Dieses subjektive Element, ohne dass die Klasse zum an sich verdinglicht, definiert die Klasse an sich aus dem Vermittlungsverhältnis von Basis und Überbau. Die Klassenstruktur soll den Gebrauchswert Arbeitskraft selbst als reinen Tauschwert, Ausdruck der Isolierung, setzen, um die Negation, durch die sich das Kapital reproduziert, zu neutralisieren. Je nachdem, wie stark die Klasse die Verinnerlichung der ökonomischen Herrschaft, die Formalisierung des Zeit- und Geschichtsbewusstseins leistet, umso mehr verfestigt sie den Schein, reines an sich zu sein. Rosas Spontanitätstheorie zufolge machen die Massen, die sich über sich selbst aufklärende praktische Erfahrung, die ihre materiellen Interessen zum politischen Totalitätsbewusstsein erhebt und damit zum Klassenbewusstsein präzisiert. Mit dieser Lehre aber reproduziert die Naturwirklichkeit einer die selbstgemachte Geschichte nicht kontrollierenden kapitalistischen Entwicklung, während Lenin in die pädagogische Funktion der Avantgarde das Element des Bewusstseins einführt, das überhaupt der Spontanität die Autonomie verleiht, mit der sie im deutschen Idealismus begrifflich notwendig verbunden war, nämlich mit Bewusstsein, das Sein zu bestimmen. Lukács erkennt das organisatorische Element in der Spontanitätstheorie Rosas als noch von der menschewistischen Geschichtsauffassung affiziert. Die Spontanität kann dazu führen, die heteronome Bestimmung des Bewusstseins aus dem materiellen Sein zu dogmatisieren. Doch im Prozess der Befreiung der Klassenkämpfe muss sich diese Bestimmung in ihr Gegenteil verkehren. Wenn daher Lukács immer wieder zu Recht betont, dass die Befreiung nur als freie Tat des Proletariats geschehen kann, so bleibt das Klassenbewusstsein bei ihm wiederum eine transzendentale Größe, die sich in empirischen Individuen als kommunistischer Volonté générale, in Parteidisziplin und autoritärer Zeit gegenüber manifestiert, nicht aber den empirischen Proletariern zuzurechnen ist. Die Mechanik der Spontanität wird nur idealisiert. Der mechanische Materialismus der Spontanitätstheorie, gegen den die dritte Feuerbach-These spricht, wird in einen transzendentalen Idealismus zurückverwandelt. Die kommunistische Organisation erscheint als empirisch ungreifbare Rationalisierung der blinden Naturwirklichkeit von Krise und Klassenkampf. Die Spontanität kommt dem nicht-empirischen Subjekt der Partei in Toto zu. Die naturwüchsliche Spontanität erscheint als allgemeines Subjekt, dem eine transzendentale, eine geheime Vernunftsabsicht innewohnt. Also gehen wir bis zum Ende durch. Ja, ist besser. Muss man leider kurz unterbrechen. Ich schmeiße mich mal einfach vier Leute runter.